Von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Moin Moin und hallo, ich bin's mal wieder, euer Gregor, und ich heiße euch zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffes und des Gameone-Radios herzlich willkommen. Wir steigen ein mit einem Track von einem Spiel, das wurde hier auf GameOne.de doch schon recht ausführlich gefeatured, und zwar Deadly Premonition. Wer Wolf und Chris dabei gefolgt ist, wie sie sich durch das etwas andere Survival-Horror-Game gekämpft, gepuzzelt und gefürchtet haben, dem wird vielleicht der eine oder andere Musiktrack im Ohr hängen geblieben sein. Wir hören heute das Stück Life is Beautiful, auch bekannt als der Whistletune, das Five-Lied. Aber nicht in der Originalversion, sondern in einem Cover im Stile des C64 Soundchips. Im Original stammt das Lied von den Komponisten Ryu Kinugasa, Takuya Kobayashi und Hiromi Mizutani. Für das Cover ist ein YouTube-Musiker namens Orthogonalus zuständig. Und ich sag mal... Track Nummer 2 reisen wir jetzt nach Finnland zu den Leuten von Remedy Entertainment, den Schöpfern von nicht nur Alan Wake, sondern auch der Film-Noir-Hommage Max Payne. Die wurde ja unlängst mit dem dritten Teil von Rockstar fortgesetzt. Wer aber damals tatsächlich Anfang der 2000er am PC gespielt hat, der wird sich dran erinnern können, was für eine Bombe das erste Max Payne tatsächlich gewesen ist. Musik, Grafik, Spielbarkeit, Bullet Time, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Mir und natürlich vielen anderen auch speziell die Musik im Kopf hängen geblieben, darunter natürlich das großartige Main Theme, das wir gleich hören werden in der Version von Max Payne 2. Komponiert wurde das von zwei Leuten, natürlich auch Finn. Der eine heißt Kimmo Kajasto, der andere Kerzi Hataka, und ist der Kopf der finnischen Rockgruppe Valtari. Ist gut zu wissen. Na, hier ist das Theme von Max Payne 2. Es wird wieder Zeit für ein kleines Medley, diesmal zu einem Rennspiel, aber es handelt sich dabei nicht um irgendein Rennspiel, sondern um den großen Kultklassiker Rock'n'Roll Racing. Programmiert Anfang der 90er für Mega Drive und Super Nintendo von Silicon and Synapse, heutzutage besser bekannt als Blizzard, war Rock'n'Roll Racing sowas wie der inoffizielle Nachfolger zum NES Racer RC Pro-Am. Beide Spiele aus der isometrischen Perspektive, wo sich kleine Autos mit Waffen auf abgesteckten Rundkursen behakt haben. Das Besondere an Rock'n'Roll Racing steckt natürlich auch im Namen, denn für den Soundtrack hat man nicht eigens was komponiert, sondern diverse Metal- und Rock-Klassiker aus den 70ern und 80ern lizenziert, die auf den jeweiligen Soundchip der Konsole umgesetzt wurden. Wir hören jetzt ein Medley von der Super Nintendo-Fassung des Spieles und ja, so sehr ich den Mega Drive Soundchip auch mag, für die Abbildung von realen Instrumenten war das SNES einfach wesentlich besser geeignet und umgesetzt vom großartigen britischen Computermusiker Tim Follin hören wir jetzt SNES-Versionen von Liedern wie Paranoid von Black Sabbath, Highway Star von Deep Purple, Born to be Wild von Steppenwolf und einem meiner großen Lieblinge Bad to the Bone von George Horrogood. Ich sag dann einfach mal, get ready, set, go! Wer das Game One Radio seit seiner Entstehung mitverfolgt hat, der hat bereits einen Track vom Coveralbum Street Fighter Tribute hören können. Zurück in Ausgabe Nummer 2 hatten wir eine Neuinterpretation des japanischen Gitarristen Hiroaki Yoshida vom allseits beliebten Ken-Theme. Diesmal sind wir nicht bei Ken, aber gehen wohl zum meist gecoverten und meist benutzten Stück im Internet von Street Fighter 2, der mittlerweile zur Internet-Meme verkommenen Musik der Geil-Stage. Die Variante auf dem Street Fighter Tribute Album stammt vom japanischen Musiker Motoaki Furukawa und der hat ähnlich wie Kollege Yoshida beim Ken-Theme ebenfalls die Gitarre in die Hand genommen, daraus aber kein Metal-Stück gemacht, sondern sagen wir mal, es ist ein bisschen schmalziger. Mir gefällt diese Version echt, echt gut und ich habe das Stück tatsächlich auch selbst auf der Gitarre einstudiert, also es macht sehr viel Spaß, da mitzuspielen. Wer Bock hat und auch ein bisschen mitspielen möchte, ich habe in den Shownotes direkt auf GameOne.de dann nochmal einen Link gesetzt, wo ihr die entsprechenden Noten ebenfalls findet zum Nachspielen. Hier ist das Theme der Geil Stage von Motoaki Furukawa. wurde vor einigen Jahren von den Fans noch der angebliche Untergang des Genres regelrecht beweint, haben die Grafik-Adventures seitdem ja unlängst ihre Renaissance erlebt. Speziell in Europa und natürlich auch Deutschland vergeht kaum eine Woche, in der es nicht ein neuer, hochklassiger Vertreter in die Läden schafft. Wir hören jetzt gleich ein Stück von einem Spiel des tschechischen Entwicklers Amanita Design. Die haben unter anderem Samros 2 und Botanicula gemacht. Wir sind aber bei Machinarium. Das ist ein Spiel mit einem kleinen Roboter in einer Endzeitwelt, wunderschön grafisch in Szene gesetzt und kommt fast ohne Dialog aus, ist also auch sehr stimmungsvoll. Spielerisch war ich persönlich nicht ganz so davon überzeugt, aber das hat uns hier beim Musikpodcast nicht wirklich zu interessieren. Komponiert wurde der Soundtrack vom tschechischen Musiker Tomáš Dvořák und das Lied, was wir hören, heißt Gameboy Tune. Angesichts der aktuellen Softwareflaute mag sich manch Fan japanischer Rollenspiele noch mit Sehnsucht an die gute alte PlayStation 2-Zeit zurückerinnern. Was viele dabei vergessen, ist aber die Tatsache, dass auch die PS2 einige Jahre gebraucht hat, bis sie RPG-technisch in Fahrt gekommen ist. Insbesondere die ersten Jahre waren von viel Mittelmaß geprägt und es gab nur eine Handvoll Titel, die aus der Masse herausstachen. Und einer dieser Titel heißt Legaia Dual Saga, ist der Nachfolger zum PlayStation 1-Spiel Legend of Legaia, und beide Spiele hatten gemeint, dass sie ein besonderes Kampfsystem hatten, das Beat'em-up-Elemente mit verwurstet hat. Und ich hatte mit beiden Spielen sehr viel Spaß, während der erste Teil noch von Michiro Oshima vertont wurde, der Komponistin von unter anderem Ico, wurde für den zweiten Teil ein Konglomerat an verschiedenen japanischen Musikern zusammengetrommelt, darunter Yasunori Mitsuda, der Xenogears-Komponist, auch einer meiner absoluten Lieblinge, und einer meiner weiteren absoluten Lieblinge, Hitoshi Sakimoto, der auch an den Soundtracks zum Beispiel von Final Fantasy Tactics beteiligt war. Der hat ein Lied komponiert, das heißt Lost Forest. Das spielt in einem Abschnitt, wo, ja, man, wie es schon im Titel steht, in einem verwunschenen Wald unterwegs ist. Und es ist, glaube ich, der chilligste und entspannteste Videogame-Track, den ich wirklich in meiner großen Sammlung drin habe. Also, wenn ich mal ein bisschen Entspannung brauche, dann kann ich einfach diesen Track anmachen und schon ist Ruhe im Kopf. Kein Dampf mehr dort. Alles wird gut, alles wird entspannt. Also, wenn ihr mal jetzt schlecht drauf seid, Ohren auf und Entspannung los mit Lost Forest. Thank you. Zeit, das Tempo ordentlich anzuziehen, und dafür greifen wir mal wieder in den Soundtrack von Shatter. Zu diesem Spiel habe ich mich schon vor einigen Ausgaben des Germanenradios ausgelassen, weil wir da schon den Track Amethyst Caverns gehört haben. Das ist, um es wiederholen, ein sogenanntes Brick Game, wo man mit einem kleinen Holzpaddel und einem Ball wie bei Breakout oder Arkanoid nach links und rechts sich bewegt und eine große Wand von Steinen abträgt. Dass so ein eigentlich unscheinbares Spiel den Killer-Soundtrack der letzten Jahre spendiert bekommt, komponiert von Module alias des Musikers Jeremiah Ross, hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber es ist passiert. Also ohne weitere Rumschweife, Kinetic Harvest. so schnell werden mir glücklicherweise seine Songs nicht ausgehen, denn es ist mal wieder Zeit für Akira Yamaoka und damit natürlich auch für Silent Hill. Wir hören diesmal ein Stück aus dem dritten Teil, das heißt Letter from the Lost Days, gesungen von Mary Elizabeth McGlynn, damals im Soundtrack aber noch vermerkt unter ihrem Alias Melissa Williamson. Ich habe vor einigen Jährchen zu dem Song tatsächlich auch ein kleines Musikvideo geschnitten und im Blog veröffentlicht unter dem Titel Melodien für Melonen, Teil 2. Wer momentan keinen Zugriff auf das Internet und damit auch den Blog-Eintrag hat, kann sich's aber natürlich auch jetzt hier anhören. Hier ist Letter from the Lost Days. Nicht umsonst war für viele 2010 Red Dead Redemption das Spiel des Jahres. Auch wir haben in diversen TV-Beiträgen, Blogartikeln und natürlich auch Podcasts uns sehr positiv über das Spiel ausgelassen. Dabei standen aber für uns nicht nur die üblichen Sachen wie Grafik und Spielbarkeit im Vordergrund, auch die Storyline hat es uns sehr, sehr angetan. Deshalb haben im Storytelling-Podcast Wolf und ich uns auch über eine Stelle ganz besonders ausgelassen, die spielt kurz vor Ende des Games und man sieht Hauptcharakter John Marston, wie er gen Heimat reitet. Mehr möchte ich dazu nicht verraten aus Spoilergründen. Diese Szene wird begleitet von dem Stück Compass des britischen Musikers Jamie Lydell. Das ist ein Mitglied der Band Super Collider. Und ey, wenn ihr Red Dead Redemption gespielt habt, dann wird das Stück gleich einige echt schöne und vielleicht auch nicht so schöne Erinnerungen dann wieder zurückrufen. Wenn ihr es nicht gespielt habt, hört euch den Song an, werdet davon bezaubert im besten Fall und holt das Spiel nach so schnell ihr könnt. Hier ist aber erstmal Compass von Jamie Lydell. And now I know the only compass that I need is the one that leads back to you. And I know the only compass that I need, oh, is the one leads back to you. And the burning blisters on my feet will call to hold me as I'm close to fall. Away from the home of your arms I stray, off the radar and into harm's way. Now I know the only compass that I need, oh, is the one that leads back to you. Coffee waves the hand again, coaxing letters from the pen, but words just sit like empty scribbles, such empty caffeinated riddles. Now I know the only compass that I need is the one leads back to you. Now I know the only compass that I need, oh, is the one is back to you. Als Sega-Fan alter Schule hat einem 2001 das Herz tatsächlich ein wenig geblutet, denn nach nicht mal 2 Jahren Lebensdauer wurde dem Dreamcast viel zu früh, ja, das Licht ausgeblasen. Innerhalb dieser 2 Jahre hat aber der Dreamcast so intensiv gebrannt wie kaum eine andere Konsole und diverse große Hits, Marke Soul Calibur, Grandia 2, Skies of Arcadia, Sonic Adventure und wie sie alle heißen, sind auf der Konsole erschienen. Wir hören gleich ein Stück aus einem Titel, der aber nicht zu den bekanntesten zählt. Das Spiel heißt Elemental Gimmick Gear, ist vorwiegend in den USA und Japan erschienen und ist eine Art Zelda-Alundra-Klon, ein Top-Down-Action-Adventure, das in der Endzeit spielt, wo man in einer Art mechanischer Dschungelwelt mit einem Typen in einem Roboteranzug unterwegs ist, der zufälligerweise wie ein Ei ausschaut und deshalb auch die Abkürzung des Spiels ist Egg. Der Soundtrack des Spiels wurde gemacht von einem netten Menschen, der heißt Haruyoshi Rokudo und wir hören jetzt das Stück Istokion, aber nicht in der originalen Dreamcast-Version, sondern in der arrangierten Version vom Soundtrack. Hier ist Istokion. We'll be right back. Eine meiner absoluten Lieblingsserien neben dem Rollenspiel Mainstream-Marke Final Fantasy und Dragon Quest war ja schon immer Capcom's The Breath of Fire. 5 Spiele gibt es insgesamt, 2 auf dem Super Nintendo, 2 auf der PlayStation 1 und eines auf der PlayStation 2. Ich besitze sie natürlich alle, habe mir auch für teures Geld ein Artbook aus Japan bestellt und mir sogar für mehrere hundert Euro die große limitierte Soundtrack-Box ins Haus geholt. Das sollte im Speziellen auch zeigen, wie viel mir an der Musik der Serie liegt, denn ich höre den Soundtrack sehr, sehr oft, während ich zum Beispiel Arbeiten wie Artikel schreiben am Computer erledige. Ich habe herausgesucht aus Breath of Fire 4 ein kleines, schönes, dicht gedrängtes Medley. Breath of Fire 4, eines der meiner Meinung nach unterschätztesten Rollenspiele, die es gibt. Ein sehr melancholisches Spiel mit einem sehr melancholischen Soundtrack von Yoshino Aoki. Hier ist das Medley aus Breath of Fire 4. Und ja, das war tatsächlich ein Frosch, der Hänschenklein gequakt hat. Während der PlayStation 1-Ära hatte Squaresoft immer ganz gerne einen kleinen Trick angewandt, wenn es darum ging, ihre damals noch neuen und unbekannten Franchises an den Mann zu bringen. Und dieser Trick lautete, einfach eine Demo von einem ganz, ganz bekannten Spiel mit dazu packen. Das damals noch neue Game hieß Brave Fencer Musashi, war ein Action-Adventure mit Samurai-Setting und einer gewissen Art von sehr schrägen Humor. Und die Demo, die mit dabei war, war die allererste spielbare Version von Final Fantasy VIII. Und ich gebe es auch unumwunden zu. Ich habe es mir auch wegen der Demo primär geholt, aber nachdem ich das eigentliche Spiel gezockt habe, habe ich mich auch ins richtige Game doch ein bisschen verschossen, tatsächlich. Lange Rede, kurzer Sinn, letzten Endes hat sich deswegen Brave Fencer Musashi gut verkauft und ein paar Jahre später einen Nachfolger mit sich gezogen, Musashi Samurai Legend für die PlayStation 2. Das war spielerisch nicht ganz so gut wie das Original und alles ein bisschen simpler gestrickt. Dafür aber war der Soundtrack um einiges besser komponiert von Masashi Hamauzu, seit dem 10. Teil der Stammkomponist der Final Fantasy Serie. Wir hören den Track A New Hope, wie der Untertitel der 4. Star Wars Episode, in der Industrial Version und... Ab dafür. für folgenden Track musste ich tatsächlich ein klein wenig mehr graben als sonst, denn ich kannte das Stück nur von einer der ganz, ganz alten PlayStation 1 Demo-CDs, die es seinerzeit gemeinsam mit der Zeitschrift zu kaufen gab. Das Spiel heißt Speedster, in den USA bekannt als Rush Hour, ist ein Top-Down-Rennspiel, ein bisschen ähnlich wie Micro Machines oder ganz, ganz früher Spy Hunter, wurde von Clockwork Games in England entwickelt. Die haben unter anderem gemacht Vanishing Point und The Adventures of Batman and Robin, gepublished von den Wipeout-Leuten bei Psygnosis. Das Stück heißt Mesh, ist in der Demo aber als Metal nur ausgewiesen gewesen. Gespielt wird das vom englischen Gitarristen Stu Ellis und das war so ein Ding, das hat richtig Adrenalin gepumpt. War auch in meiner Autofahrt-Tracklist mit dabei und ist ein und andere Mal in voller Lautstärke auf der Autobahn gespielt worden. Also, hier kommt Mesh von Stu Ellis aus Speedster. So, kommen wir zum letzten Track des Tages und dafür gehen wir jetzt auf eine Konsole, die bis dato, glaube ich, noch nicht ganz so häufig in den Musikpodcasts vorgekommen ist, der Nintendo Wii und dem Spiel Fragile Dreams. Das kam Anfang 2010 in Deutschland raus, ist ein Endzeit-Action-Adventure und hatte doch einige schräge Untertöne. Deshalb habe ich es gemeinsam mit Sakura Wars zum TV-Beitrag Bad Shit Insanity Japano-Gedöns verarbeitet. Fragile Dreams hat aber auch eine echt schöne, mitnehmende, melancholische Grundstimmung, die sich besonders in dem Lied Tsuki no Nukumori von Riei Sato niederschlägt. Das werden wir gleich hören und ey, selbst als gestandener Mann muss ich sagen, Lasst euren Emotionen mal freien Lauf. Es macht absolut nichts, wenn hier und da mal ein kleines Tränchen fließt. Hier ist Tsuki no Nukumori. Tsuki no hikari no biru kage te no nukumori wo tashikani tsurete yami ni nomikomareta hitotsu no yume sagashi motome hiraku tobira yagate hare wataru sora yoru o koete hora me no mae o sukite ku kigashita tsurete kita nukumori wo nigiri kae Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Ach so, und Feedback und Musikvorschläge unter gregor@gameone.de. Bis dann.